Good morning, my friends. Guten Morgen, meine Freunde. Ah, what shall we say? Ach, was sollen wir sagen? Greater works than Jesus did. Wir werden größere Werke tun als Jesus. Now I'm going to give you the missing link. There was the missing link for me. Und jetzt werde ich euch das fehlende Verbindungsstück geben. Das war wenigstens das fehlende für mich. I don't know why I never saw it. Und ich weiß nicht, wieso ich das nie gesehen habe. Blind. Ich war, glaub, blind. Okay, so here is the deal. Also hier ist das Ding. Let's go back again to this verse. Lass uns zurückgehen zu Johannes 14, 12. Assuredly, I say to you, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, that he who believes in me, the works that I do, he will also do. wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue. And greater works, because I go to the Father. Und wird größere als diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe. The key is because. Und der Schlüssel hier ist, weil. That's the key. Das ist der Schlüssel. Because if I say to you, Weil wenn ich dir sage, I'm going to bring you a million, whatever currency, here is dollar, euros. ich werde dir eine Million Franken oder Euro bringen, Because I'm going to win the lottery. weil ich im Lotto gewinnen werde, was heißt das? That means if I don't win the lottery, you can never get your million. Das heißt, wenn ich nicht im Lotto gewinne, dann kriegst du keine Million. See, the because connects the first part to the second part. Denn dieses Weil verbindet der erste Teil mit dem zweiten. Never experienced greater works than Jesus did. Und ich habe das nie gesehen und deshalb habe ich nie größere Werke getan, als Jesus getan hat. I focused on believing. I focused on the open invitation. Weil ich habe auf diesen Glauben mich fokussiert, auf diese offene Einladung. Because. Aber Jesus hat gesagt, weil. If he wouldn't have said the word because, everything would be completely different. Und wenn er da nicht dieses Weil gesagt hätte, dann wäre alles anders. Go to the Father, that means. Weil ich zu meinem Vater gehe, das bedeutet. Not have gone to the Father, you could have never done greater works than Jesus. Wenn er nicht zu seinem Vater gegangen wäre, dann hätten wir nie größere Werke als Jesus tun können. What does it mean because I go to the Father? Und deshalb müssen wir herausfinden, was das bedeutet, weil ich zu meinem Vater gehe. Look at the context. Schau deinen Kontext an. Take anything out of the context in the scripture. Nimm beim Bibellesen nie etwas einfach aus dem Kontext raus. Four verses in the same context, he says this. Und nur vier Verse später im gleichen Kontext sagt er das. And I will pray the Father and he will give you another helper. Und ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben. Forever the spirit of truth whom the world cannot receive. Dass er bei euch bleibt in Ewigkeit, ein Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann. It neither sees him nor knows him. Denn sie beachten ihn nicht und erkennen ihn nicht. Him for he dwells with you and will be in you. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. The key. Und da ist der Schlüssel. The Holy Spirit. Der Heilige Geist. Holy Spirit is the because so that you can do greater works in Jesus. Der Heilige Geist ist dieses Weil, wieso du größere Werke als Jesus tun kannst. Jesus says, listen guys, I'm going to Jesus, to the Father. Hör zu, ich gehe zum Vater. When I send to the Father, I'm going to make sure the Holy Spirit comes to you. Und wenn ich dann beim Vater bin, dann stelle ich sicher, dass der Heilige Geist zu euch kommt. Very reason so that you can do greater works than I do. Und das wird dann der Grund sein, wieso ihr größere Werke tun könnt als ich. Ist das nicht unglaublich? You do greater works with Jesus by believing, believing, believing, believing. Und so haben wir versucht, größere Werke als Jesus zu tun bei Glauben, Glauben, Glauben. Greater works with Jesus in trying to find all the keys to the supernatural. Wir haben versucht, größere Werke zu tun und alle Schlüssel fürs Übernatürliche zu finden. And we ignored that because. Aber die ganze Zeit haben wir dieses Weil ignoriert. So without the Holy Spirit, there is no way anybody will ever do greater works in Jesus. Und ohne den Heiligen Geist gibt es keinen Weg. Da kann man nicht größere Werke als Jesus tun. This is the incredible thing that we see throughout the whole Bible. Und das ist das Unglaubliche, das wir durch die ganze Schrift hindurch sehen. It was creation. Und das erste Wunder war die Schöpfung. Supernatural act. Eine übernatürliche Handlung. What happened there? Und was passierte da? The Spirit of God was hovering over the waters and the creation happened. Der Geist Gottes schwebte über dem Wasser und die ganze Schöpfung passierte. Look what happened in Acts 10:38. I already quoted that. Und schau, was passiert ist in Apostelgeschichte 10:38. Oh God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power. Wie Gott Jesus von Nazareth mit dem Heiligen Geist und Kraft gesalbt hat. He went about doing good healing all who were oppressed by the devil. Und wie dieser umherzog und Gutes tat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren. So as we study the Bible, we will see that the Holy Spirit is the true key to the supernatural. Und so, wenn wir die Bibel studieren, werden wir herausfinden, dass der Heilige Geist der Schlüssel fürs Übernatürliche ist. That once you understand that the Holy Spirit with you and in you is the key to doing greater work. Dann wirst du sehen, dass wenn du mal verstanden hast, dass der Heilige Geist in dir und auf dir der Schlüssel ist für größere Werke zu tun als Jesus. Better next time. Aber ich will nächstes Mal mehr darauf eingehen. But remember, aber erinnert euch, the key is because I go to the Father and then Jesus said these words. Der Schlüssel ist, weil ich zu meinem Vater gehe und dann sagt Jesus diese Worte. So the Holy Spirit will come and he will be in you and with you. Remember these words as we talk about them tomorrow. Wenn ich gehe, dann wird der Heilige Geist kommen und er bleibt bei euch und wird in euch sein. Erinnert euch daran, wenn wir morgen weiterreden. See you tomorrow. Und wir sehen uns morgen.